herzlichen Kommen. Reif und Jinsen. 2012. Ich geh 1, 2, 3 Schritte im Club, alle Mädel da vorbei. Und ich weiß, dass sie guckt, verschaff mir einfach mal Luft. Ich hab die Reifen grad Druck und der muss raus, Brust raus, schreiß in die Luft. Ich hau ne Scheibe kaputt, nur um die Scherben zu zählen. Jede Scherbe einen Tag Glück, wär schon okay. Will in die Ferne, ich geh mit auf und davon, dann im Fernsehen zu sehen. Ja, ich werd dem Problem schon den Gar ausmachen. Das wird unangenehm, wie im Glashaus kacken. Naja. Doch wenn ich's heute nicht tue, werd ich's gar nicht machen. Also fahr ich mit Affen, Zahn durch die Stadt. Offenes Verdeck, doch hab gar keinen Lappen. Aber ey, es fährt sich gut mit einer Bacardi-Flasche. Und zum Runterkommen hab ich Gras in der Tasche. Und ich tanz mich frei. Ich hab genug von dem ganzen Scheiß. Wenn ihr mich sucht, ihr findet mich am Strand allein. Mit nem Walkman sorgen sie mein Land daheim. Denn ich tanz mich frei. Ich hab genug von dem ganzen Scheiß. Wenn ihr mich sucht, ihr findet mich am Strand allein. Mit nem Walkman sorgen sie mein Land daheim. Ich tanz den Cars, tanz den Lars. Heb ab, nein, ich brauch keine Landebahn. Ich bin entspannt und frag dieses Mädel, wie's geht. Bis die Faust von dem Freund an meinem Kiefer klebt. Clubs in Deutschland haben was vom Panzer fahren. Hammer hart und das Rohr gibt den Ton an. Ich sag, oh Mann, und nehm erstmal einen spannenden Bart. Nach nem langen Tag bin dann wieder auf dem Boden wie mein Laminat. Und dann nehm ich einen Schluck. Kinder der Generation, Leber kaputt, Schwefel in der Luft, der Teufel war hier. Ich tanz ihm was vor mit nem neuen Bier. Freuen bis um 4, ein Kater bis um 5. Und die Leute sind verwirrt, wenn ihre Uhr nicht stimmt. Doch ich tanz, auch wenn die Mucke furchtbar klingt. Und ich tanz mich frei, ich hab genug von dem ganzen Scheiß. Wenn ihr mich sucht, ihr findet mich am Strand allein. Mit nem Walkman sorgen sie mein Land daheim. Denn ich tanz mich frei. Ich hab genug von dem ganzen Scheiß. Wenn ihr mich sucht, ihr findet mich am Strand allein. Mit nem Walkman sorgen sie mein Land daheim. Und es scheint, als wär ich nicht zufrieden hier. Ich muss weg und sehen, was mit mir passiert. Trink mein Feierabendbier ab heute unter Palmen. Und hör auf besoffenen Clubs zu qualmen. Denn wenn der Himmel blau ist, muss ich's nicht sein. Richt mich ein, Hütte bisschen klein. Doch im Herz dieser Insel bin ich daheim. Dach aus Palmblättern lässt noch Licht hinein. Und ich lieg derweil am Strand, bin gespannt, wann ein Fisch am Beiß. In die Sonne ins Meer sinkt, schlendert ich heim, eine Straße aus Staub. Und für den Weg schnell noch ne Banane gekauft. Ich wart nicht mehr drauf, bis ich mein Glück find. Ich schnapp's mir einfach und es zahlt sich aus. Das Leben ist schön, ich mach ne Party draus. Und ich tanz mich frei. Ich hab genug von dem ganzen Scheiß. Wenn ihr mich sucht, ihr findet mich am Strand allein. Mit nem Walkman sorgen sie mein Land daheim. Denn ich tanz mich frei. Ich hab genug von dem ganzen Scheiß. Wenn ihr mich sucht, ihr findet mich am Strand allein. Mit nem Walkman sorgen sie mein Land daheim.